Herzlich willkommen zu Frequency. Mein Name ist Christian Grasse und in der kommenden Stunde gibt es freie Musik zu hören. Frei ist die Musik insofern, dass die Künstler auf bestimmte Rechte an ihren Songs verzichtet haben. Jedem steht es somit frei, die Musik zu verteilen und zu kopieren. Vertrieben wird die Musik zum Großteil über virtuell existierende Plattenlabels, sogenannte Netlabels. So auch dieser Song, hier sind Compute mit Brand New Start. Wunderbar, wie der Song so Spannung erzeugt und eine gewisse Erwartung schafft. Man denkt jeden Moment, dass der Song ausbricht, tut er aber nicht. Compute war das mit A Brand New Start. Hinter diesem Projekt steht die Schwedin Ulrika Mild und den eben gehörten Song steuerte sie der Compilation Gothenburg Volume 1 bei. Auf der sind insgesamt 8 Künstler und Bands aus Göteborg und zusammengestellt wurde die von dem Netlabel 23 Seconds. Alle Songs des Labels können frei heruntergeladen werden und solange man die Musik nicht kommerziell nutzt, darf man diese auch verteilen und kopieren. Das ermöglicht eine Creative Commons Lizenz und diese nutzt auch das Netlabel Monotonic. Eine der vielen Veröffentlichungen des Labels stammt von ST bzw. Stefan Ternemar, ebenfalls aus Schweden. Seine hauptsächlich instrumentelle Musik kann man als Indietronic oder IDM bezeichnen. Es folgt ein Stück seiner zweiten Veröffentlichung aus der EP I'll Meet You There. lot of things I should have said. It's too late. In a minute's time I will be dead. Zanka hieß dieser Track von ST. Der gesungene Part stammt übrigens von Henrik José. Der ist selbst unter diversen Pseudonymen in der Net-Audio-Szene aktiv und die EP I'll Meet You There könnt ihr bei dem Net-Label Monotonic herunterladen. Wir verlinken übrigens alle Songs der Sendung im Byte-FM-Blog. Weiter geht's immer noch mit sanften elektronischen Tönen, diesmal von der italienischen Band Silence is Sexy. Hier mit ihrem Song Kids Like Silence. Lullabies were Kids Like Silence von Silence is Sexy. Das sind drei Italiener aus Rom. Allerdings ist die Band mehr ein Hobby, denn zusammen sind die drei Freunde selten. Alle leben nämlich zurzeit in verschiedenen Ländern Europas. So schickt man sich dann ab und zu ein paar Beats oder Samples und bastelt an wunderbaren Popsongs. Der eben gespielte Track ist ebenfalls auf einer Compilation. Und zwar auf Let's Talk About Mertepop Volume 2. Das gleichnamige Netlabel kann zwar erst auf 11 Veröffentlichungen zurückblicken, dafür sind die jedoch allesamt sehr warm und mit wirklich viel Liebe zum Detail produziert. Und mit viel Liebe sind auch die Songs von Tim & Puma Mimi gemacht, ein ziemlich verrücktes japanisch-schweizerisches Elektropop-Duo, hier mit einem Song über den berühmten Morgen danach mit Kater, After Party. FM. Viele Künstler und Labels sehen das Internet bzw. File-Sharing oder BitTorrent ja als Bedrohung. Tim & Puma Mimi sehen es als Lebensretter, zumindest was ihre Band angeht, denn ohne die guten Zusprüche und die vielen Anfragen, die sie bekommen haben, wären die meisten Aufnahmen entweder in einer Schublade verschwunden oder die beiden hätten schon lange aufgehört, Musik zu machen, das behauptet zumindest Tim. Und weil viele ihrer Songs frei sind und von jedem vervielfältigt werden können, sind sie überhaupt erst bekannt geworden. Das Schweizer Netlabel Alpincheck hat neben freien Downloads schon ein Vinylalbum des Duos rausgebracht. Es gab diverse Remixe von Größen der Szene und im vergangenen Jahr waren sie sogar in Japan auf Tour. Tim and Puma Mimi ist ja schon ein ziemlich merkwürdiger Bandname. Was die Namensgebung angeht, kann das die nächste Band allerdings noch toppen. Hier kommen Incredible Shrinking Man. How I'd like to live with you in a house with no doors. We never leave, but that's alright. With all we need safe inside. People, they won't understand. We won't see them anymore. And before long, we'll fade away. I'll scratch their head to recall our name. Thank you. House with No Doors von Incredible Shrinking Man, ein wirklich schöner, leichtfüßiger Popsong. Mehr davon gibt's auf dem Album At The Gong Show. Das erschien bei dem belgischen Netlabel Sundays in Spring. Und dort findet ihr noch 22 weitere Alben und EPs von diversen Bands und Künstlern, die alle etwas gemeinsam haben. Die Musik ist nämlich eher ruhig und melancholisch gefärbt. Das ist das Motto des belgischen Netlabels. Melancholisch ist auch die Musik von Odran Trümmel. Der niederländische Songwriter packt neben Melancholie jedoch noch eine ganze Menge Ironie, Humor und Tiefe in seine Songs. Man achte auf die Zeile »I feel like I'm stuck in the bottom of your backpack, squashed by the burden of your problems you've chosen to carry on your back«. Diese wunderbare Textzeile stammt aus dem Song »My Brand New Disguise«. To be told what to do, to be sure where it goes, rely on you and only on you. I fell asleep a few years ago, been dreaming of nothing new for 10 times in a row. I want you to be the blindfold of my eyes, my brand new disguise for the fancy dress party. Whisper in your ears of what I keep inside when I'm sure the coast is clear. I wish you took me to the garden far from everybody's knees where I could beg your pardon. I want you to be blindfold of my eyes, my brand new disguise for the fancy dress party of my Musikalisch vermischt Odran Trümmel diverse Genres von Punk über Pop bis Bossa Nova und bis jetzt veröffentlichte er 2 Alben, die erschienen bei dem französischen Label Another Record und gut 1/3 der Songs beider Alben stehen frei zum Download bereit. nicht nur ein Drittel ihrer Alben, sondern die komplette Diskografie stellte die Band Statman ins Netz. Und das, obwohl die Band einen Major-Label-Vertrag hatte. Ihre Alben verkauften sich weltweit, sie tourten mit Bands wie Ash oder Jet um die Welt. Und trotzdem gaben sie alle ihre Songs im Netz frei. Wie das zustande kam und warum Statman das machten, erzähle ich euch gleich nach ihrem Song Come Alive. Come alive and let the motion rock you. Let it send you off to sleep. Come inside, there's nothing left to shock you. Now you've landed on your feet. And then after all the fun is over, you will still have all the memories. Come alive and see the wood through all the trees. You're close to understanding. Don't give up and think you're too old. And then after all the fun is over, you will still have all the memories. Come alive and see the wood through all the trees. Come Alive von Statman. 1998 gründete sich die Band in Hastings, England, und wie schon erwähnt, war die Band relativ erfolgreich. Schließlich hatten sie einen Vertrag mit einem Major-Label. Das heißt jedoch noch nicht, dass man als Band davon leben kann, denn Statman kündigten alle Verträge und vermarkten sich nun ohne Label. Dazu stellen sie ihre Musik frei ins Netz, und Simon Statman, der Kopf der Band, hat dazu einen sehr lesenswerten Kommentar auf der Bandseite verfasst. Dort kann man zum Beispiel lesen, dass die Band von dem Verkauf der Alben so gut wie nichts hatte und dass sich eine Band für ein Major-Label erst dann rechnet, wenn etwa 500.000 Alben verkauft werden. Die einzige Möglichkeit für Bands, Geld zu verdienen, sei Konzerte zu spielen, Merchandise und Lizenzen für Musik in Film und Werbung, so Simon Statman. Und das kann die Band mit Hilfe des Internets besser als jedes Major-Label. Deshalb stehen alle Singles, Alben, Radio- und Live-Konzerte frei im Netz und machen Werbung für die Musik von Statman. Nicht ganz so weit gingen die amerikanischen Indie-Rocker Luigi, hier mit ihrem Song Mariposa. fevereiro de 1542. As canoas de Francisco de Orellana, capitão espanhol que partiu do Peru, lançaram-se a aventura de descer o Rio Paraná em busca do Eldorado. Tivemos sempre um novo panorama que se preparava. Afeitos as montanhas incaicas, os exploradores tinham desdobrado e agora têm em si terras diferentes. Mariposa von Luigi. Aus Atlanta, USA, kommt die vierköpfige Band und ihren Indie-Rock oder Power-Pop gibt's seit 2003. Der eben gehörte Song stammt von ihrem Album Found on the Forest Floor. Insgesamt hat die Band 5 ihrer Songs frei unter einer Creative Commons-Lizenz veröffentlicht und das machen Luigi ebenfalls ohne ein traditionelles Label im Rücken. Heutzutage spielen Labels nicht mehr die starke Rolle, die sie noch vor 15 Jahren spielten. Wie wir schon gemerkt haben, brauchen viele Bands und Künstler gar kein Label mehr. Andere gründen ihr eigenes. So kann aus einem Künstlerkollektiv ein Netlabel entstehen und genauso war es mit dem französischen Netlabel Alter Label. Einer der Künstler dort nennt sich Proles on Parade, hier mit seinem Song Can't Stop It. Im Internet tauchen ja immer wieder merkwürdige Geschichten oder Mythen auf, vor allem was Musik angeht. Da man sich im Internet anonym präsentieren kann, gibt es einem die Chance, die Neugier der Menschen zu wecken und so eine Art digitale Mundpropaganda in Gang zu setzen. Genau das scheint die Band Evils That Never Came zu machen. Die hat nämlich ein wirklich bemerkenswertes Indie-Rock-Album frei im Netz veröffentlicht und das Merkwürdige daran, es gibt weder Bandinfos noch Bilder oder irgendeine Information zu dieser Band. Jochen Dreyer hat trotzdem versucht, sich der Band zu nähern. Keine Ahnung, wer sie sind. Keine Ahnung, wie viele es sind, woher sie kommen und was sie derzeit machen. Ich habe auch keine Ahnung, wie ihre Namen sind, Aber eins weiß ich ganz genau. Sie sind saugut. Evils that never came. I find you got a girlfriend that you don't know. I got her here on the phone. And there's a fire burning on your lawn in the shape of a lightning bolt. And when the sunshine ricochets off your face in a photograph, a flower sewn in your arm. Das Album, oder besser EP, mit 8 Tracks, namens June, kann von Indie-Rock-Hymnen bis hin zu Balladen alles und es klingt ehrlich. Sie scheinen inspiriert von dem Beat der 60er, den Gitarren der 70er und dem Grunge der 90er. Und die Songs selbst, Delikatessen. Sei es auf der Ebene des Songschreibens oder der sauberen Produktion, wo man sich mal wieder fragt, wurde das wirklich in einem Wohnzimmer aufgenommen? Die Stimme des Sängers, wer immer es ist, kann einiges und kann mithalten mit Stimmen wie Alex Kapranos von Franz Ferdinand, Eddie Argos von Artblut und übertrifft meiner Meinung nach dem gehypten Arctic Monkeys Sänger Alex Turner um Längen. Eine Top-Band also namens Evils That Never Came, die mich mit dem Album June mehr als begeistert, sei es durch die Art der Musikvertreibung, durch alternative Lizenzmodelle und vielleicht durch diese ungewöhnliche, aber so bestechliche Weise, so gar nichts, aber auch wirklich nichts über sich zu verraten. Ich sage grandios, meine Damen und Herren, Evils That Never Came gehören in die Clubs und Konzertsäle dieser Welt und in eure Ohren. Oh, Evils That Never Came mit Something New. Vielleicht findet ihr ja in den Weiten des Netzes heraus, wer sich hinter dieser Band verbirgt. Wer auch immer dahinter steckt, die Musik ist frei, sollte heruntergeladen und gehört werden. Das ist die einzig explizite Botschaft, die uns die Band hinterlassen hat. Die Band The Boy With A Broken Leg macht kein Geheimnis daraus, wer dahinter steckt. Kopf der Band ist der Portugiese Miguel Fonseca aus Lissabon. Musikalisch geht die Band in die Folk-Richtung, das aber alles andere als traditionell. Better von The Boy With A Broken Leg. Der Song ist Teil des Albums Injuries, das wiederum erschien bei dem japanischen Netlabel Bumpfoot. Die Band aus Portugal, das Label aus Japan, freie Musik kennt also keine Grenzen. Ebenfalls grenzüberschreitend ist die nächste Konstellation, denn weiter geht es mit Protestant Work Ethic. Das ist ein Folksänger bzw. Singer-Songwriter aus Wien. Seine EP Turned and Turning erschien bei dem Dortmunder Netlabel 12 Rec. Daraus hören wir nun den Titel Weatherside. When in spring can turn anyone, even the belly aches, show a sense of space and time. As long as you're with someone who will share your thoughts on the works of art tugging at your heart. Out of shape. Und zwar hört ihr die Sendung Frequency. Hier geht's um freie Musik aus dem Netz und nach zwei Folk-Titeln folgen zum Abschluss der Sendung noch zwei experimentelle Pop-Stücke. Den Auftakt dazu machen die Spanier Why Go mit Bura. Oh, Why Go waren das. Die Band hat bei dem spanischen Netlabel Trastienda eine EP veröffentlicht. Diese heißt genauso wie die Band selbst, Why Go also, und erschien bereits 2005. Darauf sind 4 Titel und die reichen von experimentellem Pop bis hin zu ziemlich progressiven und instrumentellen Rockstücken. Und in eine ähnliche Richtung geht auch der Sound von Endlos. Hinter dieser Band stehen die Leipziger Daniel Graumüller und Mario Kreuzer. Die haben anfänglich rein elektronische Musik produziert, nach und nach haben sie jedoch immer mehr Instrumente dazu geholt und den Sound mit verzerrten Gitarren verstärkt. Daraus entstand ein aufreibender Charakter, der energetisch und verträumt zugleich klingt. Der folgende und gleichzeitig letzte Song dieser Sendung stammt von ihrer hervorragenden Live-EP »Kein Grund zufrieden zu sein« und die erschien bei dem Leipziger Netlabel One Bit Wonder. Und damit möchte ich mich auch verabschieden. Das war Frequency, eine Stunde freie Musik auf Byte FM. Mein Name ist Christian Grasse und die letzten Minuten dieser Sendung gehören Endlos mit Ist das alles? Die Links zu allen gespielten Songs findet ihr übrigens demnächst im Byte FM Blog. Ich sage bis bald, macht's gut und tschüss.